Wenn Sie uns nicht verstehen wollen oder uns nicht verstehen können, dann hielte ich es für anständig, wenn Sie von uns gingen. Denn ich glaube, es ist nicht deutscher Männer Art, nur des Brotes und des Verdienstes wegen zu dienen. Ich möchte auch nicht Menschen im Rundfunk beschäftigt wissen, die nur geduckt und mit Widerwillen und ohne Freude an der Arbeit ihren Dienst versehen. Denn ich glaube, der Rundfunk ist eine Sache, an der man sich erfreuen kann. Und ich vermag Ihnen zu sagen, ich komme nicht als Laie oder nicht als innerlich gegen den Rundfunk eingestellter, unmoderner Mensch zu Ihnen, sondern so wie ich ein leidenschaftlicher Liebhaber der Presse bin und ein leidenschaftlicher Liebhaber des Theaters, so bin ich ein leidenschaftlicher Liebhaber des Rundfunks. Allerdings muss der Rundfunk dann auch so sein, dass er jeder Kritik standhält. Das heißt, er muss geistig, willensmäßig und technisch auf einer Höhe stehen, die der Höhe, die das deutsche Volk allgemein einnimmt, ebenbürtig ist. Ich muss hier gleich eine Frage anschneiden, die in den vergangenen Wochen die rundfunkpolitische Öffentlichkeit sehr interessiert und beschäftigt hat und die, bevor man überhaupt an die Einzelheiten unserer Auseinandersetzung kommen kann, geklärt werden muss. Ich bin nicht der Meinung, die ein jüdischer Richter hier in Berlin bei einem Prozess vertreten hat, dass der Rundfunk ein tendenzloser Betrieb sei. Das ist ein Unfug an sich. Es gibt überhaupt nichts ohne Tendenz. Das Prinzip einer absoluten Objektivität erfunden zu haben, das ist das Vorrecht deutscher Universitätsprofessoren. Und ich glaube nicht, dass Universitätsprofessoren Geschichte machen, sondern dazu muss das deutsche Volk sich schon andere Männer aussuchen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass der Rundfunk eine Absicht verfolgte. Auch nicht der Meinung, dass in den vergangenen 14 Jahren keine Absicht verfolgt hätte. Nur eins unterscheidet uns davon. In den vergangenen 14 Jahren war man zu feige, zu sagen, welche Tendenz man verfolgte, während wir offen und ehrlich genug sind zu sagen, das wollen wir.